صحيح البخاري. Buch 1 Vom Beginn der Offenbarung. Hadith Nummer 2 Al-Harith ibn Hisham fragte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, indem er sagte: O Gesandter Allahs, wie kommt die Offenbarung zu dir? Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Manchmal kommt sie zu mir wie der Klang einer Glocke, und dies ist für mich die schwerste Art. Er, Jibril, verlässt mich dann, wenn ich alles, was er sagte, in meinem Gedächtnis bewahrt habe. Manchmal erscheint der Engel vor mir in der Gestalt eines Mannes und spricht zu mir, und ich bewahre in meinem Gedächtnis, was er sagt. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte: Und ich habe ihn im Zustand gesehen, als die Offenbarung zu ihm kam. An einem sehr kalten Tag lief der Schweiß von seiner Stirn herunter, als er, der Engel, ihn verließ.